Ja, ich hatte vor einigen Wochen damit begonnen, über eine Sutta zu sprechen, die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Und da das Publikum ständig wechselt, ist natürlich schwierig, so eine Reihe zu geben und die Kontinuität einfach so aufrechtzuerhalten. Aber ist vielleicht auch gar nicht schlecht, weil dann müssen gewisse Sachen wiederholt werden. Und ist für mich auch eine ganz gute Übung, wenn in nichts anderem als Geduld. Die Satipatthana Sutta, die 10. Lehrrede in der mittleren Sammlung, da geht es um die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Eine Lehrrede, die in vielen Ländern und vielen Traditionen als Grundlage genommen wird, um Meditation zu lehren, weil sie eigentlich alle wesentlichen Aspekte dessen beinhaltet, was es gilt zu untersuchen, zu verstehen, zu ergründen, um Einsicht in die Natur unseres Daseins zu gewinnen. Da ich heute zum Finale über die Körperkontemplation komme, diese vier Grundlagen der Achtsamkeit sind die Achtsamkeit auf den Körper, die Achtsamkeit auf die Gefühle, die Achtsamkeit auf Geistes Zustände auf Geist und Achtsamkeit auf Geistesinhalte, auf Dinge. Diese vier Dinge sind das, was unser Dasein ausmacht und von daher auch die Grundlagen bilden, wo wir unsere Achtsamkeit hin ausrichten müssen, um diese Dinge zu verstehen. Vielleicht bietet sich's an, weil zumindest zwei von euch sicherlich nicht da waren. Du warst bei einigen Sachen dabei, glaube ich. Die Sutta bis dahin einfach mal im Fluss vorzulesen, um dann noch mal die wesentlichen Punkte kurz anzusprechen, die ich bereits in den letzten Abenden besprochen habe, sodass dieser letzte Aspekt der Körperbetrachtung nicht ganz so isoliert für euch dasteht. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. So habe ich gehört. Einmal hielt sich der Erhabene im Lande Kuru bei einer Stadt der Kurus namens Kamasadamma auf. Dort richtete er sich folgendermaßen an die Bhikkhus. Ihr Bhikkhus, ehrwürdiger Herr, erwiderten sie. Und der Erhabene sagte dieses. Ihr Bhikkhus, dies ist der Pfad, der ausschließlich zur Läuterung der Wesen führt, zur Überwindung von Kummer und Klagen, zum Verschwinden von Schmerz und Trauer, zum Erlangen des wahren Weges, zur Verwirklichung von Nibbana, nämlich die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Dieses Versprechen, was der Buddha hier gibt, indem er sagt, dass dieser Weg ausschließlich in eine Richtung führt, ist, dass, wenn dieser Weg so praktiziert wird, er eben zur Überwindung von Kummer und Klagen, zum Verschwinden von Schmerz und Trauer, zum Erlangen des wahren Weges, zur Verwirklichung von Nibbana führt. Heißt, diese vier Grundlagen der Achtsamkeit führen ausschließlich in eine Richtung. Ekayana, in eine Richtung. Was sind die vier? Ihr Bhikkhus, da verweilt ein Bhikkhu, indem er den Körper als einen Körper betrachtet, eifrig, wissensklar und achtsam, nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat. Er verweilt, indem er Gefühle als Gefühle betrachtet, eifrig, wissensklar und achtsam, nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat. Er verweilt, indem er Herz als Herz betrachtet. Herz und Geist sind Synonym. Eifrig, wissensklar und achtsam, nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat. Er verweilt, indem er Geistesobjekte als Geistesobjekte betrachtet. Eifrig, wissensklar und achtsam, nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat. Art und Weise der Betrachtung oder die Dinge, die bereits vorhanden sein sollten, wenn man diese Betrachtung beginnt, oder die Geistesfaktoren, wenn man so will, die für diese Übung wichtig sind, ist eben eifrig, rechte Anstrengung zu machen, wissensklar, der Aspekt von Weisheit, und achtsam, sprich diese Geistesgegenwart zu haben. Diese drei, wie ich im ersten Vortrag etwas deutlicher erklärt habe, aber hier nochmal betonen möchte. Wir brauchen, um etwas zu betrachten, die Präsenz des Geistes in der Gegenwart, Geistesgegenwart oder Achtsamkeit, die uns darüber informiert, was der Inhalt unseres Erlebens ist. Wir brauchen aber darüber hinaus auch die Wissensklarheit, die uns darüber informiert, ob der Inhalt unseres Geistes heilsam ist, unheilsam ist, ob er zuträglich ist, unzuträglich und so weiter. Das heißt, dieser Aspekt der Wissensklarheit ist die Weisheit, die uns über das, was wir erleben, informieren. Die Achtsamkeit selber ist nur das Wissen um die Dinge, die da sind. Das heißt, ich kann achtsam etwas Unheilsames tun, wenn ich unheimlich achtsam und geistesgegenwärtig, aber ist nicht sehr weise. Das heißt, die Weisheit gibt uns die Daten über das, was wir erleben. Und dieser Aspekt des Eifrigseins, der rechten Anstrengung, ist eben die Anstrengung, die wir machen, um unheilsamen Dingen vorzubeugen, heilsame Dinge zu entwickeln. Das heißt, wir müssen Energie aufbringen, um sowohl diesen Zustand der Achtsamkeit aufrechtzuerhalten, unsere Weisheit zu erfachen, zu benutzen und dann eben das Richtige tun mit dem, was wir erleben. Nachdem wir Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt haben, Habgier und Trauer als dieses ständige geschubst und gedrückt werden von unserem Mögen und Nichtmögen, das heißt, solange wir noch stark Begierde für das, was wir beobachten haben, beziehungsweise noch stark Abneigung empfinden, ist es uns, wie ich auch eben in der geführten Meditation versucht habe, zum Ausdruck zu bringen, nicht wirklich möglich hinzuschauen. Das heißt, der Geist muss einen gewissen Gleichmut bereits erfahren, da muss eine gewisse Ausgeglichenheit sein. Solange starkes Mögen und Nichtmögen, Habgier und Trauer vorhanden sind, ist es uns nicht möglich, wirklich hinzuschauen. Sondern wir sehen nur das, was wir sehen wollen. weil wir irgendwas wollen oder irgendwas nicht wollen. Und um diese Einleitung ist viel gemacht worden, viel gesagt worden. Ich selber habe da einen ganzen Abend darauf verwandt, aber ich will es heute Abend mal dabei belassen. Und wenn wir also verweilen, achtsam, geistesgegenwärtig, wissensklar, eifrig, nachdem wir Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt haben, dann können wir hinschauen und Körper als Körper betrachten, Gefühle als Gefühle betrachten, Geist oder Herz als Herz betrachten und geistige Objekte als geistige Objekte. Mit anderen Worten, wir haben nicht mehr so ein getriebenes Interesse, da ein Selbst in diesen Dingen zu sehen. Wir haben eine gewisse Distanz bereits erreicht, die uns erlaubt, hinschauen zu können. Sowohl dieses Betrachten des Körpers, der Gefühle, des Geisteszustandes, der Inhalte des Geistes führt dazu, dass der Geist sich klärt, dass der Geist stiller wird, friedvoller wird, sich sammelt. Und andersrum ist diese Sammlung des Geistes eine Hilfe für das Beobachten. Das heißt, diese Ruhe des Geistes und dieses Interesse hinzuschauen, zu beobachten, zu ergründen, diese beiden Dinge helfen sich gegenseitig. Und so sind die vier Grundlagen der Achtsamkeit im Kontext des achtfachen Pfades an siebter Stelle. Diese rechte Achtsamkeit führt zu rechter Sammlung. Aber je tiefer natürlich die Sammlung ist, wenn man aus dieser tiefen, stillen Sammlung austritt, kann man natürlich umso besser hinschauen. Das heißt, diese Dinge helfen sich gegenseitig. Und wie ihr Bhikkhus verweilt, ein Bhikkhu, indem er den Körper als einen Körper betrachtet, da setzt sich ein Bhikkhu nieder, nachdem er in den Wald oder an den Fuß eines Baumes oder in eine leere Hütte gegangen ist, nachdem er die Beine gekreuzt, den Oberkörper aufgerichtet und die Achtsamkeit vor sich verankert hat, atmet er völlig achtsam ein. Achtsam atmet er aus. Wenn er lang einatmet, versteht er, ich atme lang ein. Oder wenn er lang ausatmet, versteht er, ich atme lang aus. Wenn er kurz einatmet, versteht er, ich atme kurz ein. Wenn er kurz ausatmet, versteht er, ich atme kurz aus. Er übt sich so, ich werde einatmen und dabei den ganzen Atemkörper erleben. Er übt sich so, ich werde ausatmen und dabei den ganzen Atemkörper erleben. Er übt sich so, ich werde einatmen und dabei die Gestaltungen des Körpers beruhigen. Die Gestaltung des Körpers ist dieser Atem. Das heißt, ich übe mich, wenn ich bereits so weit bin, dass ich verstehe, dass ich ein- und ausatme, lang, kurz, egal wie, beginne ich mich zu üben, diesen Atem zu beruhigen. Die Gestaltung des Körpers, das, was den Körper gestaltet, ist diese Atmung. Er übt sich, ich werde einatmen und dabei die Gestaltung des Körpers beruhigen. Er übt sich so, ich werde ausatmen und dabei die Gestaltung des Körpers beruhigen. So wie ein geschickter Drechsler oder sein Gehilfe versteht, wenn er eine lange Drehung macht, ich mache eine lange Drehung, wenn er eine kurze Drehung macht, ich mache eine kurze Drehung. Genauso versteht ein Bhikkhu, wenn er lang einatmet, ich atme lang ein, wenn er kurz einatmet, versteht er, ich atme kurz ein. Wenn er lang ausatmet, versteht er, ich atme lang aus, wenn er lang einatmet, versteht er, ich atme lang ein. Ich werde einatmen und dabei den ganzen Atemkörper erleben, so übt er sich. Ich werde ausatmen und dabei den ganzen Atemkörper erleben, so übt er sich. Ich werde einatmen, dabei die Gestaltung des Körpers beruhigen, so übt er sich. Ich werde ausatmen und dabei die Gestaltung des Körpers beruhigen. So übt er sich. Ich hatte beim letzten Mal darauf hingewiesen, dass diese Atmungsbetrachtung in den chinesischen Schriften an dritter Stelle kommt. Hier steht sie an erster Stelle. Die nächsten beiden, die ich jetzt vorlese, sind in den chinesischen Schriften an erster Stelle. Dazu kann ich ein bisschen was sagen. Auf jeden Fall kommt immer nach diesen Körperbetrachtungsübungen dieser Teil der Einsicht und der ist wie folgt. Auf diese Weise verweilt er, indem er den Körper innerlich als einen Körper betrachtet oder er verweilt, indem er den Körper äußerlich als einen Körper betrachtet oder er verweilt, indem er den Körper sowohl innerlich als auch äußerlich als einen Körper betrachtet oder er verweilt, indem er die Ursprungsfaktoren im Körper betrachtet oder er verweilt, indem er die Auflösungsfaktoren im Körper betrachtet oder er verweilt, indem er die Ursprungs- und Auflösungsfaktoren im Körper betrachtet. Oder die Achtsamkeit, dass da ein Körper vorhanden ist, ist einfach in dem Ausmaß in ihm verankert, das für bloße Vergegenwärtigung und Achtsamkeit nötig ist. Und er verweilt unabhängig, haftet an nichts an der Welt an. Auf jene Weise verweilt ein Bhikkhu, indem er den Körper als einen Körper betrachtet. Innerlich und äußerlich, den inneren Körper ist unser eigener Körper. Von unserem eigenen Körper können wir auf andere Körper schließen und von anderen Körpern können wir auf unseren Körper schließen. Hier spricht der Buddha von Verstehen. Er benutzt das Wort, wenn ich einatme, verstehe ich. Ich atme ein, ich ausatme. Verstehe ich, ich atme aus. Später verändert sich dieses Verb und dann werde ich auch dazu was sagen. Aber hier geht es darum, etwas zu beobachten, was tatsächlich vorhanden ist. Ich verstehe, dass ich einatme. Ich erkenne, dass ich einatme. Ich erkenne, dass ich ausatme. Das einfach mal so merken könnt. Die Ursprungs- und Auflösungsfaktoren im Körper im Hinblick auf den Atem sind eben die Dinge, die wir beobachten können, die diesen Atem entstehen lassen. Und die diesen Atem wieder vergehen lassen. Der Aspekt der Vergänglichkeit, dass da Faktoren sind, Bedingungen, Umstände sind, die zu einem Entstehen führen, Entstehen des Körpers. Und die Atmung, ein Aspekt der Atmung ist, diesen Körper entstehen zu lassen. Und ein Aspekt der Atmung ist, den Körper sich auflösen zu lassen. Die Atmung, wie ich auch in der geführten Meditation eben gesagt habe, hat beide Aspekte. Wenn ich einatme und nicht mehr ausatme, dann ist vorbei mit dem Körper. Und so können wir auf die Dinge achten, wenn wir atmen, die diesen Körper entstehen lassen. Wir können auch sehen, dass da Dinge sind, die zum Auflösen, zur Auflösung des Körpers führen. Oder wir können sehen, dass beides da ist. Wir können sowohl Entstehungs- als auch Auflösungsfaktoren betrachten, indem wir erkennen, dass diese beiden Dinge untrennbar miteinander verbunden sind. Was entsteht, vergeht. Es gibt nichts, was entsteht, was nicht vergeht. Alle Dinge, die entstehen, vergehen. So können wir diese Dinge gemeinsam betrachten, indem wir eben sehen, dass die miteinander verbunden sind, dass da eine Abhängigkeit besteht. Oder einfach nur genug Achtsamkeit zu haben, um zu sehen, da ist Körper. Da passiert Körper, da ist Körper. Genug, um zu wissen, da ist Körper. aber eben nicht mein Körper. Die Idee bei all diesen Übungen ist zu sehen, da sind natürliche Phänomene, sind Bedingungen, die entstehen und vergehen, das sind Abläufe, natürliche Abläufe, die niemandem gehören, die ich auch gar nicht kontrollieren kann. Also dieser Einsichtsteil kehrt immer wieder. Es geht eigentlich immer darum, zu sehen, wie innen so außen, wie außen so innen, zu sehen, was entsteht, vergeht. Und diese Dinge sind nicht mein, nicht ich, nicht mein Selbst. Und damit verweilen wir unabhängig, haften an nichts an der Welt an. Das ist die Idee dabei, Unabhängigkeit zu entwickeln. Je mehr ich noch mit Mögen und Nichtmögen, mit Habgier und Trauer an diesen Dingen festhalte, mich daran klammere, zum einen kann ich nicht genau hinschauen, weil mich das davon abhält, und zum anderen ist aber auch das Resultat, was durch genaues Beobachten entsteht, nämlich diese Unabhängigkeit, weil ich eben selber sehe, selber erkenne, selber erlebe, wie diese Dinge natürliche Phänomene sind, aber ich muss eben genau hinschauen. Nach dieser Atmungsbetrachtung spricht der Buddha dann über die vier Körperhaltungen. Wiederum, ihr Bhikkhus, versteht ein Bhikkhu beim Gehen, ich gehe, beim Stehen versteht er, ich stehe, beim Sitzen versteht er, ich sitze, beim Liegen versteht er, ich liege. Oder er versteht, in welcher Stellung sein Körper sich auch immer befindet. Und das ist die erste Übung in den chinesischen Agamas. Das ist ganz interessant, weil die auch gröber ist. Wenn ich mir die vier Körperhaltungen anschaue, brauche ich mich nicht erst mit gekreuzten Beinen hinzusetzen, ne, und die Augen zuzumachen, sondern es ist eine etwas generellere Übung, die ich ständig machen kann, weil ich mich ja ständig in einer dieser vier Körperhaltungen befinde. Und in dem Moment, wo ich meine Aufmerksamkeit auf die Stellung meines Körpers richte, bin ich in der Gegenwart. Die Idee, sich in der Gegenwart zu gründen, im Augenblick zu sein, zu erkennen, zu verstehen, wie es um diesen Körper in diesem Augenblick bestellt ist. Sitze ich, gehe ich, liege ich, stehe ich. So. Auch auf diese Weise verweilt er, indem er Körper innerlich als Körper betrachtet oder indem er Körper äußerlich als Körper betrachtet. Oder er verweilt, indem er den Körper sowohl innerlich als auch äußerlich als Körper betrachtet. Also wieder dieses Gleiche. Mein Körper sitzt, geht, steht, liegt. Andere Körper sitzen, gehen, liegen, stehen. Wie die so ich, wie ich so die. Wie innen so außen, wie außen so innen. Oder er verweilt, indem er Ursprungsfaktoren im Körper betrachtet. Oder er verweilt, indem er Auflösungsfaktoren im Körper betrachtet. Oder er verweilt, indem er Ursprungs- und Auflösungsfaktoren im Körper betrachtet. Wieder dieser Einsichtsteil, der eben darauf aus ist, zu sehen, dass diese Dinge sich verändern. Ich kann eine Körperhaltung nur für eine gewisse Zeit aufrechterhalten, dann muss ich sie ändern. Ich kann eine gewisse Zeit lang gehen, dann muss ich mich hinsetzen. Wenn ich lange gesessen habe, muss ich mich hinlegen. Stehen, gehen, sitzen, liegen. Diese Körperhaltungen verändern sich. Und in diesen Körperhaltungen können wir beobachten, wie da bestimmte Dinge diese Körperhaltungen stützen. In anderen Worten, zum Entstehen bringen, den Ursprung ausmachen oder eben zur Auflösung führen. Oder die Achtsamkeit, dass da ein Körper vorhanden ist, ist einfach in dem Ausmaß in ihm verankert, dass für bloße Vergegenwärtigung und Achtsamkeit nötig ist. Und der Verweilt unabhängig haftet an nichts an der Welt an, auch auf jene Weise verweilt ein Bhikkhu, indem er den Körper als einen Körper betrachtet. Und also ich mag auch diesen letzten Teil, weil der Buddha sagt halt, das sind bestimmt viele Dinge, die wir sehen können, die wir erkennen können, die wir beobachten können. Aber dieser letzte Teil, den sagt er nicht umsonst. Das reicht. Manchmal. Einfach nur zu wissen, das ist Körper. In dem Moment, wo ich weiß, da ist Körper, ist das nicht mein Körper. In dem Moment, wo dieses Wissen darum besteht, dass da ein Körper ist, ist dieses Wissen von diesem Körper separat. Das Wissen ist das Wissen, der Körper ist der Körper. Je klarer dieses Wissen ist, je klarer diese Geistesgegenwart, diese Achtsamkeit, diese Wissensklarheit ist, je eifriger ich bin, umso mehr Distanz schaffe ich zwischen diesem Geist, der um die Dinge weiß, und dem, was dieser Geist erkennt. Wenn ich genug Achtsamkeit habe, dann reicht mir das, um zu wissen, da ist Körper. Und dann verweile ich in diesem Wissen um diesen Körper. Aber unabhängig und nicht daran haftend. Der dritte Teil, der in diesen chinesischen Schriften der zweite Teil ist, da geht es um diese Wissensklarheit, Sampajanya, eben dieser Aspekt der Weisheit. Wiederum, ihr Bhikkhus, ist ein Bhikkhu einer, der wissensklar handelt beim Hingehen und Zurückgehen. Der wissensklar handelt beim Hinschauen und Wegschauen. Der wissensklar handelt beim Beugen und Strecken der Glieder. Der wissensklar handelt beim Tragen der Robe und beim Umhertragen der äußeren Robe und Schale. Der wissensklar handelt beim Essen, Trinken, Kauen, Schmecken. Der wissensklar handelt beim Entleeren von Kot und Urin. Der wissensklar handelt beim Gehen, Stehen, Sitzen, Einschlafen, Aufwachen, beim Reden und Schweigen. In der ersten Übung oder der zweiten hier geht es um die vier Körperhaltungen, zu verstehen, in welcher Körperhaltung ich mich befinde. Hier geht es um die Wissensklarheit bei allen Aktivitäten, die wir verrichten, von dem Augenblick, wo wir morgens wach werden, bis zu dem Moment, wo wir uns schlafen legen. Wissensklarheit, die uns wiederum in den Augenblick bringt, die uns im Augenblick ankert, die uns darüber informiert, was wir gerade tun und was es mit diesem Tun auf sich hat. Diese Achtsamkeit, diese Wissensklarheit, diese Eifrigkeit, die uns bei all den Dingen, die wir tun, darüber informiert, was wir tun, ob dieses Tun nun seinen Zweck erfüllt oder nicht, ob ein heilsam ist oder unheilsam. Wir haben diese Wissensklarheit, dieses klare Wissen um die Dinge, die wir tun. Und auch auf diese Weise verweilt er, indem er Körper innerlich als Körper betrachtet, indem er Körper äußerlich als Körper betrachtet, sowohl innerlich als auch äußerlich, indem er die Ursprungsfaktoren oder die Auflösungsfaktoren oder sowohl die Ursprungs- und Auflösungsfaktoren betrachtet, oder eben die Achtsamkeit, dass da ein Körper vorhanden ist, ist einfach in dem Ausmaß in ihm verankert, dass für bloße Vergegenwärtigung und Achtsamkeit nötig ist. Und so verweilt er unabhängig, haftet an nichts an der Welt an. Beide dieser Übungen und auch der erste Teil der Atmungsbetrachtung, da ist das Wort erkennen. Ja? Bei der Atmungsbetrachtung hieß es verstehen. Ich verstehe, ich atme ein, ich verstehe, ich atme aus. Aber in dem letzten Teil heißt es Er übt sich, den ganzen Atemkörper zu betrachten. Bei den vier Körperhaltungen ist das Verb verstehen. Er versteht, in welcher Körperhaltung er sich befindet. Bei der Wissensklarheit ist es auch eine Art des Erkennens, diese Wissensklarheit um die Dinge. Im nächsten Teil, wo es um die Nichtschönheit des Körpers geht, wechselt das Verb. Und das ist ganz interessant, weil da geht es ein bisschen mehr in die Tiefe. Also ihr könnt euch vorstellen, vier Körperhaltungen, Wissensklarheit. Bei den Chinesen kommt dann die Atmungsbetrachtung und dann kommt erst die Nichtschönheit. Und die Atmungsbetrachtung ist zweigeteilt. Die ersten beiden Teile, da geht es auch um das Erkennen von etwas, was da ist, während der zweite Teil ein Sich-Üben ist. Hier wiederum, ihr Bhikkhus, reflektiert ein Bhikkhu systematisch über diesen seinen Körper von den Fußsohlen aufwärts, von den Haarspitzen abwärts, wie er von Haut umhüllt, von vielfältigen unreinen Dingen angefüllt ist, das wir eben gechantet haben. Heißt, diese Anatomiebetrachtung ist der nächste Teil, wo wir uns diesen Körper näher angucken. Aber hier, Achametiko hat hier mit reflektieren übersetzt. Man könnte auch übersetzen mit erwägen. Das ist eine Art der Erwägung. Das heißt, es ist die Anforderung ist eine etwas höhere. Ich muss reflektieren, ich muss erwägen, ich muss diesen Körper auf eine bestimmte Weise erwägen. Es ist nicht das reine Verstehen oder Erkennen von etwas, was bereits passiert, sondern ich muss meine Aufmerksamkeit gezielter auf eine bestimmte Sache richten. Dieses Reflektieren oder Erwägen setzt voraus, dass diese Dinge sich uns nicht unmittelbar präsentieren, so wie sich unsere Körperhaltung präsentiert oder die Dinge, die wir tun. Also reflektiert ein Bhikkhu oder erwägt ein Bhikkhu systematisch diesen Körper von den Fußsohlen aufwärts, von den Haarspitzen abwärts, wie er von Haut umhüllt und vielfältigen unreinen Dingen angefüllt ist. In diesem Körper gibt es Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, Zähne, Haut, Muskelfleisch, Sehnen, Knochen, Knochenmark, Nieren, Herz, Leber, Zwerchfell, Milz, Lunge, Dickdarm, Dünndarm, Mageninhalt, Kot, Galle, Schleim, Eiter, Blut, Schweiß, Fett, Tränen, Talg, Speichel, Rotz, Gelenkschmiere und Urin. So, als ob er einen Sack, ob es einen Sack gäbe, mit Öffnungen an beiden Seiten, gefüllt mit vielfältigen Körnern, wie zum Beispiel Bergreis, rotem Reis, Bohnen, Erbsen, Hirse und weißem Reis. Und ein Mann mit guten Augen würde ihn öffnen und so systematisch darüber reflektieren. Dies ist Bergreis, dies ist roter Reis, dies sind Bohnen, dies sind Erbsen, dies ist Hirse, dies ist weißer Reis. Genauso reflektiert ein Bhikkhu systematisch über diesen seinen Körper, wie er von vielfältigen, unreinen Dingen angefüllt ist. Nämlich in diesem Körper gibt es Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, Zähne, Haut, Muskelfleisch, Sehnen, Knochen, Knochenmark, Niere, Herz, Leber, Zwerchfell, Milz, Lunge, Dickdarm, Dünndarm, Mageninhalt, Kot, Galle, Schleim, Eiter, Blut, Schweiß, Fett, Tränen, Talg, Speichel, Rotz, Gelenkschmiere und Urin. Auf diese Weise verweilt er, indem er den Körper innerlich als einen Körper betrachtet, oder er verweilt, indem er den Körper äußerlich als einen Körper betrachtet. Oder er verweilt, indem er den Körper sowohl innerlich als auch äußerlich als einen Körper betrachtet. Oder er verweilt, indem er die Ursprungsfaktoren im Körper betrachtet oder die Auflösungsfaktoren im Körper betrachtet. Oder er verweilt, indem er Ursprungs- und Auflösungsfaktoren im Körper betrachtet. Oder die Achtsamkeit, dass da ein Körper vorhanden ist, ist einfach in dem Ausmaß in ihm verankert, das für bloße Vergegenwärtigung und Achtsamkeit nötig ist. Und er verweilt unabhängig, haftet an nichts an der Welt an und auch auf jene Weise verweilt ein Bhikkhu, indem er den Körper als einen Körper betrachtet. Dieses systematische oder graduelle in dieser Lehrrede wird offensichtlicher, je weiter wir fortschreiten. Wichtig an der Stelle jetzt erstmal zu erinnern, dass hier gibt der Buddha ja auch ein Gleichnis zum ersten Mal. Das heißt, ein Gleichnis ist immer etwas, was uns hilft, uns etwas vor Augen zu führen, uns etwas zu vergegenwärtigen und etwas zu erwägen, etwas zu reflektieren. Wir vergleichen. Dieser Vergleich mit dem Sack, der verschiedenes Getreide beinhaltet, deutet darauf hin, dass diese Betrachtung auf eine Weise stattfindet, die Neutralität erfordert. Selbst wenn uns zunächst die Aspekte des Körpers oder die Teile des Körpers nicht als besonders anmutig erscheinen, was ja auch nicht der Sinn der Sache ist. Aber es geht nicht darum, hier die Balance oder den Gleichmut, den wir uns erworben haben, zu verlieren und den Geist in Richtung Aversion zu verkehren. Heißt, es geht nicht darum, jetzt diese Widerlichkeit der Innereien des Körpers unseren Geist in Richtung Negativität oder Aversion zu führen. Das wäre nicht produktiv in dem Fall. Und deshalb gibt der Buddha eben hier das Gleichnis und sagt, na, das ist wie ein Sack, den du aufmachst, da sind verschiedene Sachen drin, die sind so, wie sie sind und gut ist. Weil in dem Moment bewahre ich mir diesen Gleichmut, ich bewahre mir diese Neutralität des Geistes und ich bewahre mir diese Distanziertheit zu diesen Dingen. Ich habe einen tieferen Einblick, ich sehe mehr durch diese Reflexion, durch dieses Erwägen, ich sehe Aspekte des Körpers, die ich vorher nicht gesehen habe. Ich erwäge sie, ich reflektiere darüber, ich stelle sie mir vor. Und je nachdem, wie gut oder tief oder subtil unser Geist ist, umso klarer können wir diese Dinge auch vor dem inneren Auge sehen. Das heißt, wenn wir einen sehr visuellen Geist haben, können oftmals diese Teile des Körpers uns regelrecht als Bilder in der Meditation erscheinen und wir können uns die anschauen, können die reflektieren, können die vor dem inneren Auge hinstellen oder stehen lassen und erwägen, uns die angucken. So. Aber wiederum mit dem gleichen Ziel zu sehen, zu erkennen, dass da Dinge entstehen und vergehen, dass da Ursprungsfaktoren sind, dass da Auflösungsfaktoren sind, dass diese beiden Dinge in Abhängigkeit stehen, was entsteht, vergeht. Und dieser Schluss, also wir können reflektieren, wie der Buddha hier sagt, sowohl so wie innen, so außen, so innen. Wir können also auch, wenn wir die eigenen Körperteile erkannt haben, darauf schließen, dass andere Körper genauso sind. Oder, wie wir oft in Thailand damals gemacht haben, wir können uns erst den anderen Körper angucken, indem wir nämlich eine Autopsie uns anschauen oder irgendwo also meistens in irgendwelchen Krankenhäusern, war in Thailand recht beliebt, oder für Mönche, und dann auf den eigenen Körper schließen. Das heißt, wenn ich die Bilder einmal im Geiste habe, fällt es mir leichter, nach innen zu schauen und die auch in mir selber zu erkennen. Wenn meine Meditation natürlich bereits fortgeschritten ist, dann brauche ich keine Bildchen und auch keine Leichen außerhalb, dann kann ich in meinem eigenen Geist diese Dinge erwägen und dann darauf schließen, wie innen so außen, wie außen so innen. Was entsteht, vergeht. Nicht mein, nicht ich, nicht mein Selbst. Natur pur. Einfach nur Körper. Nicht mein Körper, nicht ich, nicht mein Selbst. Und dann verweile ich unabhängig. Diese Unabhängigkeit, diese Idee von Unabhängigkeit, eine Sache, die sich in meiner Praxis durchgezogen hat, von Anfang bis heute. Dieser Wunsch oder diese Idee, nicht abhängig zu sein. Ob das nun irgendwelche äußeren Umstände sind, andere Leute, Situationen, ganz egal. Aber das spitzt sich in der Praxis halt eben zu, weil die größte Abhängigkeit ist die Anhaftung an den eigenen Körper. Das ist die größte Abhängigkeit, die wir haben. Das ist diese Illusion, dass ich dieser Körper bin, dass dieser Körper mein Körper ist. Der nächste Teil geht es um die vier Elemente. Also hier erstmal diese Anatomiebetrachtung. Der nächste Teil sind die vier Elemente. Wiederum ihr Bikus reflektiert bzw. erwägt, das ist das gleiche Verb hier, man muss also schon diese Anstrengung machen, den Geist dazu zu benutzen, etwas zu erwägen, zu reflektieren, was nicht unbedingt unmittelbar präsent ist. Deshalb ist es halt auch schwieriger, deshalb ja auch diese stufenweise Lehre hier. Reflektiert ein Bhikkhu systematisch über diesen seinen Körper, an welchem Ort, in welcher Stellung er sich auch immer befindet, wie er aus den Elementen besteht. In diesem Körper gibt es das Erdelement, das Wasserelement, das Feuerelement, das Windelement. So wie sich ein geschickter Metzger oder sein Gehilfe, der eine Kuh geschlachtet hat, an der Wegkreuzung niedersetzt, mit der Kuh zerlegt in Einzelteile, genauso reflektiert ein Bhikkhu systematisch über diesen seinen Körper, an welchem Ort, in welcher Stellung er sich auch immer befindet, wie er aus den Elementen besteht. In diesem Körper gibt es das Erdelement, das Wasserelement, das Feuerelement, das Windelement. Auch auf diese Weise verweilt ein Bhikkhu, indem er den Körper innerlich als einen Körper betrachtet, oder er verweilt, indem er den Körper äußerlich als einen Körper betrachtet. Oder er verweilt, indem er den Körper sowohl innerlich als auch äußerlich als einen Körper betrachtet. Oder er verweilt, indem er die Ursprungsfaktoren im Körper betrachtet. Oder er verweilt, indem er die Auflösungsfaktoren im Körper betrachtet. Oder er verweilt, indem er die Ursprungs- und Auflösungsfaktoren im Körper betrachtet. Oder die Achtsamkeit, dass da ein Körper vorhanden ist, ist einfach in dem Ausmaß in ihm verankert, das für bloße Vergegenwärtigung und Achtsamkeit nötig ist. Und er verweilt unabhängig, haftet an nichts an der Welt an. Auch auf jene Weise verweilt ein Bhikkhu, indem er den Körper als einen Körper betrachtet. Hier gibt der Buddha wieder ein Gleichnis. Eben bei den 32 Körperteilen war es der Sack mit Getreide. Hier ist es die Kuh, die in Einzelteile zerlegt worden ist. Für einen Metzger ist da keine Kuh mehr. Ein Metzger verkauft nicht Kuh. Der verkauft Fleisch. Das heißt, die Distanz, die der Metzger hat oder von mir aus auch braucht, um überhaupt seinen Job zu machen, ist diese Distanz, die ihm ermöglicht, zu sehen, da ist jetzt nicht mehr eine Kuh, die meinetwegen auch noch Elfriede heißt, sondern da ist einfach nur Fleisch auf dem Tisch in allen möglichen Variationen, in alle möglichen Einzelteile zerlegt, und deshalb bietet sich eben dieses Gleichnis hier so schön an für den Körper im Hinblick auf die fünf Elemente, nämlich Feuer, Erde, Wasser, Luft und Raum. wobei Raum hier nicht genannt wird. Die vier Elemente Feuer, das Wärmeelement, Ausdehnung, Wasserelement, Kohäsion, Zusammenhalt, Flüssigkeit, Windelement, Bewegung und das Erdelement, Festigkeit, die manifestieren sich im Körper, in den 32 Körperteilen. Wenn ihr genau aufgepasst habt, habt ihr mitbekommen, dass es da auch eine bestimmte Reihenfolge gibt, die festen Teile zuerst, dann die flüssigen. Und genau so können wir auch diesen Körper erwägen oder darüber systematisch reflektieren, wie er eben aus diesen vier Elementen zusammengesetzt ist. Wir können diese vier Elemente wiederfinden. Wir können die Entstehungsfaktoren, die Auflösungsfaktoren dieser Elemente beobachten, wie Wärme, wie sich Dinge ausdehnen. Wir können beobachten, wie Bewegung stattfindet, Wärme, Kälte, Härte, Weiche. All diese Aspekte, die Elemente mit sich bringen, sind Dinge, die wir erwägen können, reflektieren können, wenn wir uns bemühen, wenn wir achtsam, wissensklar und eifrig diesen Körper bemüht sind, als Körper zu sehen, zu betrachten, zu ergründen. Und auch damit schaffen wir uns weiterhin eine Distanz des Geistes, der um diese Dinge weiß, und diesen Dingen, um die der Geist weiß, dieses Erkennen, dass die Inhalte nicht der Geist sind, der Geist nicht die Inhalte sind, ist der Sinn dieser Übung. Bei all diesen Übungen geht es darum zu sehen, kann ich diesen Geist von diesen Dingen trennen? Kann ich dieses Wissen, dieses Erkennen, kann ich mich kann ich da meine Zuflucht nehmen? Oder bin ich diese Dinge? Weil im Normalfall sind wir diese Dinge, wir sind dieser Körper ist mein. Ich habe ein Interesse, ich habe Habgier und Trauer gegenüber diesem Körper und gegenüber all den Dingen, die der Körper erlebt und erfährt. Aber wenn ich geschickt erwäge, geschickt reflektiere, diesen Körper systematisch betrachte im Hinblick auf die vier Elemente, dann gewinne ich Distanz und damit auch Klarheit. Und mit dieser Klarheit kommt Ruhe auf. Und diese Einsicht, weil es ja die Natur der Dinge ist, führt auch zu Freude. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und deshalb gibt der Buddha auch diese Gleichnisse. Und das wird im nächsten Teil noch deutlicher. Es geht, wie gesagt, nicht darum, Aversion zu produzieren. Im Gegenteil, je mehr ich erkenne, je mehr ich sehe, je mehr ich verstehe, umso mehr Freude empfinde ich. Diese Unabhängigkeit ist etwas, was zu Freude führt. Dieser Aspekt von Freude und Glück und Zufriedenheit, der sich daraus ergibt, die Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind, ist ein ganz wesentlicher Teil, und ich habe es mal als Wegzehrung bezeichnet hier in einem der Vorträge. Wir brauchen dieses Glück, wir brauchen diese Freude. Ohne diese Freude, die uns überhaupt erlaubt, hinzuschauen, kommen wir gar nicht voran auf dem Weg. Wenn diese Dinge, viele Leute, die diese Art und Weise zu praktizieren nicht verstehen, die meinen, sie müssten irgendwie da jetzt auf dem Körper rumhacken und den Körper als widerwärtig erachten und so weiter und so weiter. und merken gar nicht, dass sie sich eigentlich selber Knüppel in den Weg werfen. Wenn ich wirklich diese Dinge sehe, dann entsteht Freude, dann entsteht Glück. Warum? Weil ich unabhängig werde, weil mein Geist sich in sich sammelt. Mein Geist kehrt zur Ruhe, der kehrt nach innen, der sammelt sich und der versteht. Und damit löst er sich von diesen Bürden ab, weil der Körper ist eine Bürde. Die Anhaftung am Körper ist eine Bürde. Gefühle sind eine Bürde. Gedanken sind eine Bürde. Bewusstsein ist eine Bürde. Aber es sind Bürden, die wir nicht als Bürden erkennen. Diese vier Elemente, und genau wie all die anderen Aspekte des Körpers, wie innen so außen, wie außen so innen. Alle Wesen sind zusammengesetzt aus diesen vier Elementen. Wie die so ich, wie ich so die. Und dieses Erkennen, dass wir alle im gleichen Boot sind, alle im gleichen Boot sitzen, ist auch nochmal etwas, was einen befreienden Aspekt mit sich bringt. Ich stehe nicht alleine da. Das ist die Natur unseres Daseins, die Natur eines Körpers, so zu sein, so beschaffen zu sein. So, und jetzt bin ich eigentlich an dem Teil angelangt, wo ich heute Abend weitermachen wollte. Bis dahin war ich beim letzten Mal schon gekommen. Aber jetzt geht es eben um die Betrachtung des Körpers nach dem Tod. Bis jetzt ging es um den Körper, wenn er noch am Leben ist. Jetzt geht es eben darum, wiederum, ihr Bhikkhus, vergleicht ein Bhikkhu, als ob er eine Leiche sähe, die auf ein Leichenfeld geworfen wurde, schon einen, zwei oder drei Tage tot, aufgedunsen, blau angelaufen, aus der Flüssigkeiten heraussickern. So vergleicht er diesen seinen Körper damit. Dieser mein Körper ist von derselben Natur, so wird er sein. Er kann diesem Schicksal nicht entgehen. Auf diese Weise verweilt er, indem er den Körper innerlich als einen Körper betrachtet oder äußerlich als einen Körper betrachtet. Oder indem er den Körper sowohl innerlich als auch äußerlich als einen Körper betrachtet. Oder er verweilt, indem er die Ursprungsfaktoren oder die Auflösungsfaktoren betrachtet, die Ursprungs- und Auflösungsfaktoren oder Achtsamkeit, dass da ein Körper vorhanden ist, ist einfach in dem Ausmaß verankert, das für bloße Vergegenwärtigung und Achtsamkeit nötig ist. Und wiederum verweilt er unabhängig, haftet an nichts an der Welt an. Hier wechselt jetzt das Verb. Erst hatten wir erkennen, dann hatten wir erwägen, jetzt haben wir vergleichen. In den letzten beiden Teilen gibt der Buddha jeweils ein Gleichnis. Hier gibt der Buddha keine Gleichnisse mehr, sondern die Aufgabe ist, von vornherein zu vergleichen. Das heißt, wir schaffen ein Bild im Geiste. Wir vergleichen, als ob wir eine Leiche sähen. So vergleicht er seinen Körper mit diesem Körper und erwägt dann, dieser mein Körper ist von derselben Natur, so wird er sein. Er kann diesem Schicksal nicht entgehen. Und dann wieder der gleiche Refrain. Wie innen so außen, wie außen so innen. Entstehungsfaktoren, Auflösungsfaktoren oder schlechthin Achtsamkeit genug, um zu wissen, da ist Körper, aber Körper ist nicht mein, nicht ich, nicht mein Selbst. Und wieder mit dem Ziel, unabhängig oder nichts anhaftend zu verweilen. Diese Leichenfeldbetrachtungen oder die Betrachtung des Körpers oder der Vergleich des eigenen Körpers mit dem einer Leiche, die wir entweder gesehen haben, und das ist uns leider nicht so oft beschert, wenngleich der Buddha gesagt hat, dass es ein Segen ist, eine verwesende Leiche zu sehen, weil sie uns eben an die eigene Natur des Körpers erinnert, uns diesen Vergleich, diesen Rückschluss ziehen lassen kann, wie dieser Körper so jener Körper, wie jener Körper so dieser Körper, wie innen so außen, wie außen so innen, und damit eben wiederum den Geist klar herausstellt, der um diese Realität weiß. Der Geist weiß um diese unabdingbare Tatsache, um diese Natur des Körpers. Da ist nichts Schlimmes dran, da ist nichts Fieses dran, da ist nichts Widerwärtiges dran, so widerwärtig wie das auch ist, weil das eben einfach nur Natur ist. So, das heißt, wiederum ist das Ziel hier nicht, wenn wir eine aufgedunsene, stinkende, von Maden zerfressene, blaue oder grüne Leiche sehen, und es gibt wirklich nichts Widerwärtigeres als den Gestank einer Leiche, es geht nicht darum, dann in Aversion zu verfallen. Das kann man nicht oft genug betonen. Was passiert, ist, der Geist lässt los. Genau wie wenn mir jemand eine glühende Kohle in die Hand gibt, da fange ich nicht irgendwie an zu kontemplieren und zu reflektieren, die lasse ich sofort los. In dem Moment, wo ich erkenne oder wo ich weiß, da tut weh, lasse ich los. Und dieses sich ablösen des Geistes von Dingen, die ihm nicht gehören, ist der einzige Sinn dieser Übung. Wenn ich erkenne, dass an diesem Körper letztendlich nichts zu halten ist, dann kann ich mich auch zu Lebzeiten bereits von diesem Körper zumindest so weit lösen, dass der Geist sich in der Meditation sammeln kann. Und diese Sammlung führt wiederum zu Kraft und Freude, die uns diese Umstände noch tiefer betrachten und verstehen, zu betrachten und zu verstehen erlaubt. Und je mehr wir verstehen, umso tiefer wird die Sammlung des Geistes, die Abgeschiedenheit, die Losgelöstheit, die Sammlung des Geistes, je tiefer die Sammlung, je tiefer die Einsicht, je tiefer die Einsicht, je tiefer die Sammlung. Diese beiden Dinge bedingen sich gegenseitig. Je mehr der Geist Stille erfährt, umso tiefer kann er schauen, je tiefer er schaut, umso mehr kann er loslassen und sich in sich zurückziehen, in sich sammeln, von diesen Dingen losgelassen habend. Wir alle leben in der Welt der fünf Sinne, mit dem sechsten Sinn nur als Maskottchen. Ohne den sechsten Sinn jemals wirklich zu verstehen, leben wir in dieser Welt der fünf Sinne mit der Illusion, dass uns dieser Körper und die Welt der fünf Sinne gehören. In dem Moment, wo wir versuchen, in der Meditation diese Welt der Sinne an die Seite zu setzen, loszulassen, uns zu sammeln auf ein Objekt wie den Atem oder ein Mantra oder was auch immer, stellen wir immer wieder und immer wieder fest, wie schwer es ist. Und das ist der einzige Grund, warum es so schwer ist. Weil wir eben diese Welt nicht loslassen wollen, gar nicht loslassen können, weil es unsere Welt ist. Wir denken ständig an die Vergangenheit, denken ständig an die Zukunft. Wir müssen Pläne schmieden, wir müssen vergleichen, wir müssen abwägen, wir müssen die Dinge erwerben, die wir meinen zu brauchen, wir müssen die Dinge umgehen oder loswerden, von denen wir meinen, dass die unserem Glück im Wege stehen. Und je nachdem, wie verblendet wir sind, begehen wir dafür unheilsame Handlungen, Taten. Je dümmer wir sind, umso unheilsamer handeln wir, um zu unserem vermeintlichen Glück zu kommen. Wenn das Glück in Wirklichkeit die ganze Zeit da ist und uns ins Gesicht schreit, aber wir können halt nicht loslassen. Loslassen ist nicht etwas, was wir entscheiden können. Wir lassen los, wenn wir etwas verstanden haben. Und deshalb gibt der Buddha diese Übungen, den Körper zu betrachten, um dem Geist klarzumachen, wie es um die Natur unseres Daseins wirklich bestellt ist. Und je mehr wir an diesem Körper anhaften, umso entsprechend gröber muss auch unsere Praxis aussehen. Das heißt, für Leute, die bereits sehr spirituell entwickelt sind, mag es vielleicht hier reichen, am Anfang hier die Körperstellung zu betrachten. Zu verstehen, wenn ich sitze, ich sitze, und wenn ich gehe, ich gehe, und wenn ich liege, ich liege. Und plötzlich macht das Klick. Ach, da sitzt ja nur ein Körper und da liegt ja nur ein Körper und da steht und geht ja nur ein Körper. Das ist ja gar nicht mein Körper. Das ist ja nur Körper. Und dann sind wir erleuchtet, und wenn wir nicht gestorben sind, dann leben wir noch heute. Wäre schön, wenn es so einfach wäre. Die meisten von uns sind ein bisschen grobschlächtiger. Das heißt, wir brauchen auch grobschlächtigere Methoden. Das heißt, die Vorstellung von einer Leiche, ein, zwei oder drei Tage alt, aufgedunsen, blau angefärbt, aus der Flüssigkeiten heraussickern, das geht ein bisschen mehr ans Eingemachte. Wenn ich meinen Körper mit so einer Leiche vergleiche, zu erkennen, wie ich so die, wie die so ich, wie innen so außen, wie außen so innen, dann, wenn das einsickert, dann kann uns das vielleicht eher verdeutlichen, wie es um die Natur dieses Körpers bestellt ist. Und deshalb gibt der Buddha halt eben jetzt weiterhin diese verschiedenen Stadien des körperlichen Zerfalls nach dem Tod. Und ich lese da einfach mal durch. Ohne jetzt den Refrain, ich möchte nicht zu verkürzen, aber ich lese einfach mal ohne den Refrain. Die einzelnen Stadien, es sind 9 verschiedene Stadien, wobei die nicht allumfassend sind, aber es sind halt die hier geschildert sind. Wiederum, ihr Bhikkhus, vergleicht ein Bhikkhu, als ob er eine Leiche sähe, die auf ein Leichenfeld geworfen wurde, von Krähen angefressen, von Habichten, Geiern, Hunden, Schakalen und verschiedenen Arten von Würmern angefressen. So vergleicht er diesen seinen Körper damit. Dieser, mein Körper, ist von derselben Natur.

weggespült wird oder wie von einer starken Windböe dieser Staub in alle Richtungen zerstreut wird, sodass am Ende nichts von diesem Körper mehr da ist. Der Grund dafür ist, weil unsere Anhaftung so stark ist und dass wir so blöd sind, dass wir sogar an unseren eigenen Knochen noch anhaften. Das heißt, die Idee, diese vier Elemente wirklich so weit zu zerlegen, dass nichts mehr da ist. Und in dem Moment, wenn das richtig gemacht wird, der Geist wirklich an dem Punkt, wo dieser Staub sich in alle Winde zerstreut, kann oftmals dieses Loslassen stattfinden. Und der Geist sich wirklich löst. Weil in dem Moment, wenn dem Geist wirklich klar wird, in dem Moment, von diesem Körper nichts mehr übrig ist, nichts mehr übrig bleibt, dann kann die Einsicht oftmals tief genug gehen, dass der Geist in dem Moment dann auch wirklich sich sammelt und in sich kehrt und komplett loslässt und wir eine recht angenehme Meditationsstufe erleben, wo der Geist sich wirklich mal sammelt, wo dann wirklich nur noch Freude und Glück und manchmal auch richtig hell werden kann. Der Geist, der hat Power. Der Geist sich sammelt. Es ist kein Wunder, dass manche Leute das als Licht empfinden. Und diese Idee vom ins Licht gehen zum Zeitpunkt des Todes ist nichts anderes. Der Geist, der Nimitta, dieses geistige Bild, was kommt, und der Geist sich sammelt im Moment des Todes, das ist oftmals ein Licht, das gleiche wie der Meditation. Wenn der Geist loslässt, sich in sich zusammenzieht, in sich zurückzieht, das ist das gleiche, was passiert, wenn wir den Körper zum Zeitpunkt des Todes verlassen. Dieses Licht ist das Zeichen des Geistes, der Geist sammelt sich, geht in sich rein und dann ist erstmal Sendepause. Dann ist der Geist sich wirklich in sich zurückgezogen, in sich gesammelt. Und da kann er oftmals lange drin verweilen. Und diese gleichen Betrachtungen, ich meine, ich weiß nicht, wie relevant das ist. Ich meine, ich gebe halt heute Abend den Vortrag hier, von euch wahrscheinlich die wenigsten werden diese Art von Übung machen. Aber einfach um der Vollständigkeit halber. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ist auch egal. Ach so, wir haben ja jetzt verschiedene Stadien von diesen neun Stadien gehört, die natürlich nicht allumfassend sind. Also gibt es sicherlich Zwischenstadien und andere, die noch zwischen sind. Und wenn wir wirklich mal so weit sind, dass wir den Mut dazu haben, das in unserem Geist zu erwägen und uns wirklich mal vorstellen, wie unser Körper sich nach dem Tod langsam auflöst und wir diese verschiedenen Stadien vor dem inneren Auge sehen oder zumindest in der Vorstellung vor uns erkennen, dann werden wir feststellen, dass bestimmte Zustände uns mehr ansprechen als andere. Der Geist wird heller, friedlicher, die Freude wird tiefer, da ist mehr Klarheit. Beispielsweise, wenn ich für manche Leute mag es ein muschelfarbener Knochen sein, dieses Knallweiß, ja, dieses wirklich fast blendende Weiß von gebleichten Knochen. Oder für andere mag sein dieser Zustand der Verfärbung des Körpers, wenn der Körper aufgedunsen ist. Weil die vier Elemente, wenn die nach dem Tode den Körper verlassen oder zu diesem Verwesungsprozess führen, erstmal geht ja der Atem. Heißt, das Windelement ist das Erste, was rausgeht. Das ist das Zweite, Wärme. Feuerelement ist das Zweite. Das dritte Element ist Wasser und das ist genau der Zustand, wo der Körper beginnt, sich dann manchmal aufzublähen und wo dann auch unglaubliche Verfärbungen entstehen, also in allen möglichen Regenbogenfarben. Und dann als Letztes bleibt halt nur noch das Trockene, dieses Erdelement übrig, bis es halt eben alles wegbröselt, bis hin, dass nur noch die Knochen da sind. Und selbst die Knochen, die dann vielleicht nochmal 50 oder 100 Jahre brauchen, bis sie endlich zu Staub zerfallen. Also es ist ein ewig langer Prozess, der da vonstatten geht. Und deshalb raten ja die Kuba-Ajans nicht die 100 Jahre noch zu warten, bis die Knochen zu Staub zerfallen, sondern wenn wir uns das vor dem inneren Auge vorstellen, so weit zu gehen, bis wirklich die Knochen auch zu Staub werden. Und wie gesagt, verschiedene dieser Stadien mögen uns auf verschiedene Weise ansprechen. Und wenn wir merken, und ich sage das einfach nur um der Vollständigkeit halber, wenn wirklich mal jemand praktizieren sollte, wenn euch ein bestimmtes Bild oder ein bestimmter Aspekt, wenn ihr die Aufmerksamkeit wirklich auf sich zieht oder euch anzieht, fasziniert oder sich da klar manifestiert, dann kann das oftmals ein Zeichen dafür sein, dass dieses Bild für uns ein sehr hilfreiches Bild ist, was wir dann auch in der Zukunft immer wieder im Geiste entwickeln können. Ich kenne verschiedene Lehrer, die verschiedene dieser Bilder für sich nützlich fanden. Und die haben dann wirklich mit diesem Bild gearbeitet. Also sie sind dann später in ihrer Meditation nicht mehr hingegangen und sind von Anfang bis Ende durchgegangen, sondern die haben sich hingesetzt, haben sofort dieses bestimmte Bild hochgebracht in ihrem Geist und haben ihre Aufmerksamkeit darauf gerichtet. Und das hat dann wirklich auch zu tiefer Einsicht geführt. Und das mag für jeden anders sein. Also für mich, wie gesagt, ist es dieser aufgeblähte Körper in diesem Blau-Grün, aber noch feucht, also noch nicht vertrocknet. Und das macht meinen Geist interessanterweise am friedlichsten. Also wenn ich mir dieses Bild vorstelle, dann merke ich, wie der Geist still wird. Und für andere mag das ein Knochen sein oder dieser mumifizierte Zustand, wenn nur noch das Erdelement da ist und gar kein Wasser mehr da ist. So fast so ein mumifizierter Körper. Aber wichtig ist eben, keine Angst zu haben vor diesem Prozess. Und wenn die Meditation mal gut läuft, einfach den Mut aufzubringen, mal zu reflektieren. Schließlich und endlich ist es ja auch eine Reflexion oder eine Meditation über den Tod, über den eigenen Tod. Aber eben hier ausgeweitet auf die Natur des Körpers im Hinblick auf diese verschiedenen Zustände. Okay, vielleicht abschließend nochmal einfach nochmal auf diesen Einsichtsteil verweisen, je öfter man das hört, umso besser. Weil jede dieser Formen der Meditation führen zu einer Einsicht, die universal ist. Das ist nicht etwas, was nur mir passiert. Wenn ich eine einzige Haarsträhne verstehe, verstehe ich alle Haarsträhnen im ganzen Universum. Wenn ich einen Knochen verstehe, wenn ich Haut verstehe, Herz, Leber, Lunge, ganz egal, vier Elemente, Feuer, Erde, Wasser, Luft, ist universal. Wie dies, so das, wie das, so dies, wie innen, so außen, wie außen, so innen. Wie dieser Körper, so jener Körper, wie jener Körper, so dieser Körper. Das sind universale Wahrheiten, edle Wahrheiten, wenn sie als solche erkannt werden, die, wie der Buddha sagt, zur Befreiung führen, zur Überwindung von Kummer und Klagen, zum Verschwinden von Schmerz und Trauer, zum Erlangen des wahren Weges, zur Verwirklichung von Nibbana. Und je mehr Vertrauen wir in den Buddha haben, in das, was er gelehrt hat, umso mehr Energie und Kraft und Mut sind wir auch in der Lage aufzubringen, um diese Dinge wirklich mal in Erwägung zu ziehen und zu praktizieren. Wir werden feststellen, es lohnt sich. Okay, Ewan. Fragen, Kommentare, Beschwerden? Man wird irgendwie ergriffen, wenn man diese wahrhaftige Lehre hört, vernimmt, darüber kontempliert, meditiert, die Natur, die Körpernatur. Das ist ein gutes Zeichen, dieses Gefühl der Ergriffenheit. Ein Pali-Wort dafür ist Samvega, Salot Samvega in Thai. Ergriffenheit. Oder oftmals auch im Deutschen übersetzt mit Ernüchterung. Wobei Ernüchterung hat für manche Leute nicht so einen guten Beigeschmack. Weil wir wollen ja eigentlich nicht ernüchtert werden. Das ist ja so nüchtern. Aber Ernüchterung ist ja eigentlich das Positive. Der positive Aspekt ist ja, dass eben das Ganze drumherum wegfällt und wir uns wirklich auf den Kern, auf das Wesentliche, auf die Wahrheit besinnen. Das wird Ernüchterung ist. Weil das Gegenteil von Ernüchterung ist dann nochmal, letztlich noch so ein Wort. Berauschung. Ja, Berauschung, aber da war noch ein anderes Wort, wird nicht ganz so. Betörung, genau, aber das ist auch schon alt, ne? Auch alt, altdeutsch. Aber betört, berauscht, genau, ne? Dass man sich einfach wirklich, lässt sich gehen. Während diese Ergriffenheit, die uns an die Natur und das Dasein erinnert, die Natur des Körpers erinnern, führt natürlich auch dazu, dass kommt Energie auf, Freude auf. Also Ergriffenheit hat auch den Aspekt der Freude, bringt es mit sich. Also im Kontext von der Pilgerreise, also diese Ergriffenheit, ich weiß noch, als ich zum ersten Mal den Tempel von Bodh Gaya gesehen habe, und diese Erwägung, hier hat der Buddha das volle Erwachen erlangt. Ja, irgendwie so dieses Wow, this is it, this is the place. Ja. Das war irgendwie als, was auch nicht, ich habe mich echt weggeblasen. Und genauso, ja, wenn man diese Dinge hört, diese wahre Lehre hört, und ein Gefühl der Ergriffenheit, Ernüchterung, diese Freude entsteht, Das ist ein gutes Zeichen. Dann heißt es, wir genug Grundlagen haben, genug Kammer bereits kreiert haben in der Vergangenheit, dass wir das zumindest so weit verstehen, dass wir begreifen, da ist was. Während wenn uns das irgendwie abstößt oder irgendwelche unheilsamen Geisteszustände aufkommen, wenn wir diese Dinge hören, dann, dann haben wir vielleicht noch nicht so viel verstanden davon oder ist noch nicht so viel Grundlagen da. Ja, ich fange den Zug mal, ich bin Zug. Fang Quam Jin. Fang Quam Jin, bin Zug mal. Ich bin. Ich habe heute gelesen, dass im jüdischen Kontext der Atem und der Wind als Geist gesehen wird. Finde ich auch recht interessant in Bezug auf Anapanasati. Atembetrachtung oder Geist, wie du vorhin in der Meditation dargelegt hast oder erwähnt hast, das Wissen um den Atem. Das fand ich auch ganz interessant, irgendwie, als ich das gelesen habe. Wind und Atem, der Atemwind, dass da in der jüdischen Religion, dass das auch was Geist bezeichnet wird. Habe ich dann so Parallelen gesehen. Ja, gut, ich meine, so weit wird das mit die Buddha-Lehre natürlich nicht gehen, aber also was ich dann schon öfter mal, worauf ich öfter mal hindeute, ist halt, dass der Atem sozusagen ein Bindeglied zwischen Körper und Geist sein kann, weil er eben die geistige Verfassung in gewisser Weise reflektiert, das heißt unser Atem. Ja, er kann so ein bisschen so ein Spiegel des Geistes sein, ne, durch die Art und Weise, wie er halt beschaffen ist. Oder genauso wie in manchen Traditionen die Idee, die Augen sind der Spiegel der Seele. Ne. Also guckst du jemandem in die Augen, Kuchandon, als er hier war. Wie sagt man, Lukata, ist man? Man sagt immer, die Augen, also die Klarheit der Augen, ne, reflektiert halt den Zustand des Geistes. Morgen da kommt Kai Golu Lutit Kirai. Und ja, das ist auch so eine Sache. Also das verweist halt eben darauf, wie eng Körper und Geist miteinander verwoben sind. Aber jetzt so ein Spruch wie der Atem ist der Geist, das macht halt im buddhistischen Sinne keinen Sinn. So, ne? Weil der Atem ist halt ein Windelement und der Geist ist ein Bewusstseinselement, ist auch ein Element, ist auch ein Datu, eine Grundlage oder ein Element, eine Basis. Feuer, Erde, Wasser, Luft, Raum, Bewusstsein, diese sechs Elemente, von denen der Buddha spricht. Aber dieses Bewusstseinselement ist halt eben das Element des Wissens, während die anderen Elemente eben nicht nichts wissen. Arahaṃ Sammā Sambuddho Bhagavā Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivādini Svākato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namassāmi Supatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅgho Sanghang Namah.